Ich bin so bereit zu leben, ich bin so bereit zu leben, ich bin so bereit zu leben, ich bin so bereit zu leben.